Kundgabe 6811. Empfangen am 21.04.1957. Auferstehung des Toten zum Leben. Die Menschheit lag in Banden, und sie wäre ewiglich nicht befreit worden, wenn ich mich nicht geopfert hätte, um die Seelen der Menschen freizukaufen von dem, der sie gebunden hielt. Und meine übergroße Liebe bewog mich, das Opfer zu bringen, einen Kaufpreis zu zahlen, der mir das Recht gab, meinem Gegner die Seelen zu entreißen, wenn diese selbst sich von ihm lösen und mir nachfolgen wollten. Das Opfer, das ich dargebracht habe durch meinen Tod am Kreuz, galt aber allem einst gefallenen Geistigen. Es galt den Menschen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Es war dargebracht worden für das Geistige, das als Mensch einmal den Gang auf der Erde zurückgelegt hat und noch zurücklegen muss. Ich habe für jedes Wesen die Freiheit erkauft und bezahlt mit meinem Blut, das einst von meinem Gegner zur Tiefe gezogen wurde und dort in Fesseln gehalten wird. Und es braucht kein Wesen länger, in der Tiefe zu verweilen, wie es sein eigener Wille ist. Aber es muss sich selbst aus der Tiefe heraussehnen. Es muss nach oben verlangen. Es muss wieder zu mir zurückverlangen, von dem es sich einst freiwillig abwandte. Es war also durch seine einstmalige Abkehr von mir zu Tode gekommen. Denn die Tiefe bedeutete für das Wesen völlige Licht- und Kraftlosigkeit, den Zustand des Todes. Auf dass es also vom Tode auferstehen sollte zum Leben, auf dass das Wesen seinem Grabe entsteigen und heraustreten konnte zu neuem Leben, erkaufte ich durch meinen Tod dem Toten das Leben. Und es braucht kein Wesen, ewig dem Tod verfallen zu sein. Es kann ein jedes Wesen auferstehen, gleich wie ich selbst auferstanden bin am dritten Tage. Es wird aber mein Gegner die Wesen hindern wollen, seinen Bereich zu entfliehen. Und darum muss ihnen geholfen werden, weil sie allein sich nicht erheben können und weil mein Gegner das Grab fest verschlossen hält, das die Wesen der Finsternis umfängt. Ein Ruf zu mir aber durchdringt auch die dichtesten Gräber. Ein Ruf zu mir, in Jesus Christus, lässet mich selbst zu Hilfe eilen der schwachen und gequälten Seele. Und mir selbst kann mein Gegner wahrlich nicht standhalten. Er muss weichen, weil ich das Lösegeld gezahlt habe und er also kein Anrecht mehr hat auf die Seele, die heraussteigen will aus dem Grabe der Finsternis, aus dem Grabe der Sünde und des Verderbens. Verstehet ihr nun die Bedeutung meines Erlösungswerkes, meines Kreuzesopfers, das vollbracht wurde zur Rettung des einst Gefallenen? Verstehet ihr, warum erst euer eigener Wille diese Erlösung zustande bringt, warum ihr selbst dem Grabe entsteigen wollen müsset, bevor ich den Grabstein hinwegwälzen kann? Mein Gegner hat ein Anrecht auf euch, solange ihr ihm dieses Recht einräumet, solange ihr euch nicht wehret gegen die Fessel, die er euch angelegt hat, solange ihr nicht nach dem rufet, der allein diese Fesseln zu lösen vermag. Nur euer Wille ist nötig und ihr seid frei, denn die Kraft dazu, euch zu befreien, geht euch zu, so wie ihr mich in Jesus Christus anerkennt, so wie ihr von ihm erlöst zu werden begehrt und seine Hilfe erbittet. Dann kann mein Gegner euch nicht mehr halten, dann muss er euch freigeben. Dann muss er es dulden, dass ich den Grabstein hinwegwälze und euch zur Auferstehung verhelfe. Denn das Recht dazu habe ich durch meinen Tod am Kreuz erworben. Ich habe das Lösegeld gezahlt für euch und darum ist es nicht gleichgültig, ob ihr Menschen auf Erden den göttlichen Erlöser Jesus Christus anerkennet oder nicht, weil ihr unglückselig seid, solange ihr im Grabe liegt. Und so wird für jede Seele einmal der Tag der Auferstehung kommen, wie ich selbst auferstanden bin, am dritten Tage. Und ihr werdet leben und ewig das Leben nicht mehr verlieren. Amen.